Der Revisionist TTA wurde in der Vergangenheit mehrfach auf grobe Fehler in seinen Filmen Die Plazenta Israels aufmerksam gemacht. Da er es aber anscheinend trotzdem nicht für nötig hält, seine fehlerhaften Berechnungen zugunsten der vorgeschlagenen Hochtemperatur-GKT-Berechnungen zu ersetzen, sehen wir uns im Interesse der Wahrheitsfindung gezwungen, unsere Forderungen nun öffentlich zu machen. Am 27.07.2016 schrieb ich TTA in seine Kanaldiskussion folgenden Kommentar. Wie wäre es eigentlich mal mit einem beiläufigen Hinweis auf die Gaskammertemperatur, also die originale Hochtemperatur-GKT von Roland? Ich würde mal behaupten, das wäre einfach nur fair und im Interesse der Aufklärungsarbeit. Als Antwort bekam ich von TTA nur einen Link zu seinem Film Die Plazenta Israels. Der Ersteller der Hochtemperatur-GKT, der im Eingangskommentar erwähnte Roland, ein Ingenieur, der hier auf YouTube unter dem Namen Paula Pauline 2 unterwegs ist, hat das folgendermaßen kommentiert.